Lektion 3, Hörtext 1. Prost Neujahr, Gespräch 1. Prost Neujahr, mein Schatz. Alles Gute im neuen Jahr. Dir auch, Eva. Alles Gute. Und dass alles klappt, was wir uns wünschen. Ich habe mir jedenfalls einiges vorgenommen fürs neue Jahr. Ach du und deine Vorsätze, das wird doch nichts. Letztes Jahr wolltest du nicht mehr rauchen und etwas für deine Gesundheit tun. Dann hast du 2 Wochen nicht geraucht und bist einmal ins Schwimmbad gegangen. Und das war's dann. Na und du? Du wolltest mich nicht ständig kritisieren und an mir herumnörgeln. Dabei beschwerst du dich dauernd über mich und wunderst dich dann, wenn wir Krach kriegen. Herumnörgeln? Ich glaube, ich habe gute Gründe, mich über dich aufzuregen. Wenn ich mit dir über etwas sprechen will, hörst du meistens gar nicht richtig zu. Du interessierst dich überhaupt nicht für meine Probleme. Nie hast du Zeit für mich. Du denkst immer nur an dich und deine Arbeit.